entschlossen, für immer zusammen zu bleiben. In der Hoffnung auf ein Leben unter einem guten Stern, bis das ein sanfter Tod euch scheidet. Liebt einander, aber lasst Raum zwischen euch. Lasst die Liebe nicht zur Fessel werden. Lasst sie wie eine wogendes Meer zwischen den Ufern eurer Seelen sein. Gebt einander von eurem Wein, aber trinkt nicht aus demselben Becher. Gebt einander von eurem Brot, doch esst nicht vom selben Leib. Singt, tanzt und lacht zusammen, aber lasst auch jeden von euch allein sein, so wie seid einander. Derselben Musik erzittert.